mal was sagen. Schon seit geraumer Zeit. Ich will mich nicht beklagen und ich suche auch keinen Streit. Wir sind doch erwachsen und hoffentlich so reif, dass man immer über alles reden kann. Ich bin guter Dinge, denn du bist noch nicht ausgeflippt. Ich will dir doch nur wohltun, hab dich auch bloß mal angetippt. Doch was ist mit dieser Furche auf deiner holden Stirn? Was geht nur ab in deinem Hirn? Ich bitte dich um Vergebung, falls ich dir auf die Nerven gehe. Ich will dich nicht provozieren, ich kann dich doch verstehen. Du kannst mich ruhig ignorieren, wenn ich dir auf die Nerven gehe. Ich möchte dir nicht wehtun, sei doch einfach souverän. Völlig sicher, weiß es intuitiv. In deiner dunklen Grube hängt irgendetwas schief. Warum willst du nicht hören, was ich dir hier tremolier? Was musst du dich denn sträuben? Was ist denn los mit dir? Ich kann dich nicht loben, denn du benimmst dich schlecht. Und du kannst noch so toben, ich hab doch im Grunde recht. Bald hast du dich verausgabt in deinem selbstgerechten